Ich finde das, das ist, Halloween ist so langweilig. Also Halloween ist so ziemlich das der Anti-Feiertag in Deutschland ja schlechthin. Ne, amerikanische Kommerzialisierung von Süßigkeiten und Gespenstergeschichten, und das hat überhaupt keine Wurzeln in Deutschland und trotzdem wird es hier gemacht. Also fast schon genauso schlimm wie Karneval und Valentinstag und ähnliches. Und naja, auch hier bei Nerd Nerd Nerd beugen wir uns dem Mode-Diktat und machen eine Halloween-Sendung. Viel Spaß. This is a night. This is the night I was created for. I'm gonna put on my best disguise and go knocking on everybody's door. This is the night. This is the night I'm gonna hit the street. Cause this is the night folks are giving away so many good things to eat. Oh, people, you know life could be so sweet if every night was a night to go trick or treat. Trick or treat. Wouldn't it be sweet? Trick or treat. Or just a trick or treat. Trick or treat. Wouldn't it be sweet? Trick or treat. Or just a trick or treat. Halloween's my kind of a holiday. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin der unheimlich gruselige Steffen. Das Einzige, was an mir gruselig ist, ist die Tatsache, dass ich im Moment wahnsinnig heiser bin. Das ist aber auch schon fast das Einzige. Was ich heute mache, ist ein bisschen über so ein bisschen Halloween-Comics zu reden, die mir so in der letzten Zeit untergekommen sind. Ich will mich gar nicht so großartig in der Themenerklärung verlieren. Ihr hört einfach dann, während die Sendung läuft, schon, was für Themen hier heute besprochen werden. Bevor ich nochmal husten muss. Ja. Also entweder sind das diese kleinen Schleimmonster aus der Vic-Medi-Night-Werbung oder irgendwelche, weiß ich nicht, so. Wie heißen die nochmal? Diese Gilbzwerge oder keine Ahnung. Nein, ich brauch hier mal die Kräuterpolizei. Langsam wird's mal Zeit. Ich möchte mich zuallererst einer kleinen Serie widmen, die schon ein bisschen was älter ist. Nämlich der Zeichentrickserie The Extreme Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. Ich weiß nicht, ob man es Versuch nennen kann, weil eigentlich ist es dafür eigentlich schon viel zu ambitioniert und viel zu gut. Also es ist mehr als nur ein Versuch. The Extreme Ghostbusters war eine Serie, die im Grunde genommen die direkte Fortsetzung war zu den Real Ghostbusters. Und die Real Ghostbusters sind ja wahrscheinlich für viele meiner Zuhörer hier hoffentlich auch eine der Serien der Kindheit gewesen. Liefen irgendwie ab den 80er Jahren als Ergänzung zu den Ghostbusters Kinofilmen. Und da gab es eben dann The Real Ghostbusters. Da gibt es noch eine kleine Anekdote, warum die TV-Serie jetzt Real Ghostbusters hieß. Und zwar gab es in den 60er Jahren, glaube ich, schon mal eine Realserie, die Ghostbusters hieß. Ist relativ berühmt, berüchtigt, je nachdem. Das waren eben zwei Geisterjäger und ein Affe, ein großer Gorilla-Typ. Dann gab es zu dieser Serie tatsächlich in den 70ern, ich glaube von jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube von Filmation, eine TV-Serie namens Ghostbusters, also auch eine Zeichentrickserie namens Ghostbusters und Dan Aykroyd und Harold Ramis, die ja die Ghostbusters Kinofilme gemacht haben, mussten sich dann tatsächlich den Namen Ghostbusters auch lizenzieren, um die Filme überhaupt so nennen zu dürfen. Ich glaube, einer der frühen Pläne war es, die neuen Filme dann tatsächlich Ghost Hunters zu nennen. Und ja, es hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, aber man wollte tatsächlich den Namen Ghostbusters haben. Und weil es schon eine Trickserie gab, die eigentlich, ich glaube auch wirklich in den aller spätesten 70er, 79 oder irgendwie sowas im amerikanischen TV war, das war einfach zu nahe dran, als dass man dann eben die Ghostbusters Trickserie eben mit dem gleichen Titel veröffentlichen konnte. Also hieß die TV-Serie dann The Real Ghostbusters. So viel dazu. Extreme Ghostbusters ist praktisch die direkte Fortsetzung. Man springt also aus den 80er Jahren in die 90er Jahre. Es gibt aus der alten Ghostbusters-Riege noch ein paar Bezugspersonen und im Grunde genommen haben sich die Ghostbusters aber auflösen müssen, weil es keine Geister mehr gab, die man irgendwie hätte besiegen können. Also im Prinzip muss man sich den zweiten Ghostbusters-Film als den Endpunkt auch für die Ghostbusters-Trickserie denken. Egan Spengler, der wissenschaftliche Leiter, weiß ich nicht, also so der Forscher, ist also quasi Professor an einer Uni und vier Schüler setzen sich eben in seinen Unterricht aus sehr verschiedenen Gründen. Und es kommt also relativ zügig dazu, dass Egan Spengler wieder auf den Plan gerufen wird, weil es tatsächlich die ersten Geistersichtungen wieder gibt. Neben Egan Spengler gibt es noch zwei, drei andere Personen, die man aus der alten Serie kennt. Ich glaube tatsächlich noch zwei andere, nämlich Janine, die alte Rezeptionistin, ist wieder zurück. Die ist hier eben auch die Rezeptionistin wieder. Und Slimer. Slimer war ja in der alten TV-Serie schon immer so ein bisschen auch so ein Sympathieträger. Woher das plötzlich kam, weiß man eigentlich auch nicht. Also irgendwie dachte man, man müsste Slimer so als Comic Relief in diese Original-Trickserie mit reinbringen. Ist zumindest ein Publikumsliebling. Also Slimer, also wenn man heute Leute fragt, wer ist, oder was sagt ihr über Slimer? Die meisten Leute sagen, er ist cool. Wobei der Name Slimer auch tatsächlich erst in der Trickserie kam. Der hieß in den Filmen, glaube ich, noch irgendwie Onion Head oder irgendwie sowas. Der ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Die Geisterjäger sind hier tatsächlich vier Jugendliche oder junge Erwachsene, muss man fast schon sagen. Und meiner Meinung nach ist die Besetzung tatsächlich das absolute Highlight. Nicht nur für diese Serie selber, sondern eigentlich auch für die Zeit. Extreme Ghostbusters kam 1997 in Amerika ins Fernsehen, 1999 glaube ich tatsächlich in Deutschland. Ich kann mich daran erinnern, wie die erste Folge damals gelaufen ist. Ich habe mir extra den Samstag freigehalten. Das lief nämlich samstags abends, ich glaube irgendwie um 18 oder um 19 Uhr auf Sat.1. Die haben also abends nochmal eine Stunde Trickserien gezeigt, nämlich einerseits die Extreme Ghostbusters und dann auch die Men in Black Trickserie, die beide vom gleichen Studio kamen, nämlich beide von Sony produziert wurden. Und daneben gab es noch eine dritte Serie, die hieß irgendwie, oder nicht nur irgendwie, ich weiß ganz genau, wie die heißt, die hieß The Big Guy and Rusty und basierte auf einem Comic von Frank Miller, den ich extrem schätze. Also ich liebe The Big Guy and Rusty. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine extra Review. Aber im Grunde genommen nimmt Frank Miller in diesem Comic so auf der einen Art so dieses ganze japanische Kino auf die Schippe. So einerseits den japanischen Kaiju-Film, dann so Sentai-Geschichten auch so Astro Boy. Also Rusty ist im Prinzip Astro Boy. Und das Ganze eben in so einer Art, ja, 50er-Jahre US, 50er-Jahre Art Dekor, Optik. Und das ist also The Big Guy and Rusty. Die ersten beiden Hefte, zumindest von Frank Miller, gibt es bei Dark Horse, unbedingt mal zugreifen, richtig, richtig gut. Davon gab es eben auch eine Trickserie, da habe ich aber dann hinterher kaum noch was von gesehen, weil die wurde dann irgendwann ganz früh ins Morgenprogramm gelegt, die war nicht so, es gab einfach keinen Kinofilm dazu, kein Franchise und in Deutschland hat man der Serie nicht so getraut, deswegen liefen auch nur diese beiden Serien, eben auch nur Extreme Ghostbusters und Men in Black, eben dann in diesem Zeichentrickblock. Die vier Geisterjäger sind meiner Meinung nach also das absolute Highlight in dieser Serie. Man hat einen absolut diversen Cast. Also wenn man heutigen Serien vorwirft, dass sie sich bemühen, irgendwie einen diversen Cast hinzubiegen und mit Biegen und Brechen kriegen sie das irgendwie hin. Dann ist es aber trotzdem meistens so, dass man da in irgendeiner Art und Weise so Klischeefiguren hat. Und das ärgert mich. Und das ist in Extreme Ghostbusters nicht so. Ich fange mal irgendwie vorne an. Auf der einen Seite als wahrscheinlich optisch am vorstechendsten ist Garrett. Garrett ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Jetzt würde man sagen, okay, der ist körperlich behindert und ist die ganze Zeit am Heulen, dass er nichts kann, ist eine Last für das Team, und das ist eben so die Problematik, die er darstellt. Ein schlechter Autor würde es wahrscheinlich genauso machen. Was man hier mit Garrett macht, ist, man dreht die Figur um. Garrett ist extrem sportlich, Garrett ist extrem großkotzig, Garrett ist also zuweilen auch wahnsinnig unsympathisch, weil auch solche Menschen gibt es eben. Also ich habe viele, viele Menschen mit Behinderungen in meinem Leben getroffen und nicht alle waren sympathisch. Und Garrett ist das beste Beispiel. Er hat ein total überfüttertes Ego, ist also bringt sich selber und andere dadurch auch oft in Gefahr. Und er sorgt auch dadurch eben ganz häufig für Plots. Und das ist sehr, sehr cool gemacht, weil es ist nicht so dieser 0815 Rollstuhlfahrer-Typ, sondern er ist im Prinzip genau das Gegenteil. Der zweite ist Roland. Roland ist der Schwarze, in Anführungszeichen. Auch da würde man jetzt denken, okay, yo, from the ghetto in the house, yo, homie. Nee, nix. Direkt in der ersten Folge wird klar gemacht, dass Roland überhaupt nichts für diese schwarze Musik übrig hat. Also auch, sagt auch ganz klipp und klar, er hat mit Hip-Hop nichts am Hut. Roland ist ein Mechaniker-Nerd, kümmert sich um die Ausrüstung, wartet Ecto One, also das Auto der Ghostbusters. Das sind so seine Aufgaben. Der dritte im Bunde ist Eduardo. Eduardo ist so ein bisschen so dieser Gangster-Typ tatsächlich. Eduardo ist Latino, kommt glaube ich aus Mexiko oder auf jeden Fall irgendwo Mittel- bis Südamerika gebürtig. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wo der herkommt. Gebürtig. Hat tatsächlich immer mal so einen lockeren Gangsterspruch auf den Lippen. Ist auch ein bisschen, ist so also dieser harte, raue Typ tatsächlich. Auch ein bisschen doof im Kopf. Was mit Eduardo aber tatsächlich gemacht wird, ist so harte Schale, weicher Kern. In vielen Folgen merkt man so seine Unsicherheit, seine Ängste, dieses Unvorbereitetsein auf das spätere Leben. Und das ist tatsächlich Eduardo. Und das ist total angenehm, so einen Widerspruch in der Figur zu finden. Die Figur, die heute wahrscheinlich noch am bekanntesten ist, ist Kylie Griffin. Da weiß ich zufälligerweise auch den Nachnamen. Bei den anderen weiß ich das gerade gar nicht, obwohl die tatsächlich auch haben. Kylie ist so das Quotenmädchen in der Gruppe. Man musste ja noch ein Mädchen mit reinbringen. Kylie wirkt auf den ersten Blick tatsächlich auch wie so ein typisches Klischee, nämlich wie so dieses Gothic-Chick. Und das ist sie zum Teil tatsächlich auch, sehr blasshäutig, blaue Haare, relativ klein und schmächtig. Sie ist allerdings diejenige, die sich eben mit der Geisterwelt und mit dem ganzen Okkulten sehr gut auskennt, weil sie eben die gleichen Bücher zu Hause hat, wie sie Egan in der Originalserie benutzt hat. Also man sieht tatsächlich, ich glaube tatsächlich in der ersten Folge sieht man eben, wie sie in ihren Büchern liest, und sie hat eben auch Tobins Geisterführer, und das sind also Bücher, die Egan ja in der ersten Staffel immer wieder benutzt hat. Und sie benutzt das tatsächlich auch dazu, dem Team immer wieder zu helfen und immer wieder zu sagen, okay, das ist dieser Geist, damit kommen wir damit klar. Sie bedient die Computer, sie ist natürlich kleiner als die anderen, weil sie körperlich eben nicht so groß ist. Also sie geht den beiden gehenden Jungs auch tatsächlich nur bis zur Schulter. Also wenn man sie in real sehen würde, wäre sie wahrscheinlich so 1,60 groß. Also so dürfte man sie ungefähr einschätzen. Das macht sie aber natürlich durch ihren Geist wieder wett. Sie ist also nicht blöd, im Gegenteil, sie dürfte wahrscheinlich so neben Roland die intelligenteste der Gruppe sein. Und hat es also auch durchaus mit dem Mund. Also sie kann sich definitiv gegen die Jungs wehren, weil sie die einfach auch ja intelligenzmäßig natürlich schon ein bisschen übersteigt. Was man mit ihr natürlich macht, und das werfe ich der Serie eigentlich auch gar nicht vor, ist, man lässt sie häufig zuallererst mit dem Geist oder mit dem Dämon, um den es in der Folge gerade geht, zusammentreffen, einfach nur um eine Ausrede zu haben, dass der Geist wieder entkommt. Das ist manchmal so ein bisschen plakativ, aber so dieses Damsel in Distress-Ding bleibt dafür Gott sei Dank aus. Also es kommt natürlich mal vor, dass sie besessen wird. Das ist aber alleine in der ersten Staffel in der gleichen Frequenz so wie mit allen anderen. Also jeder kriegt mal irgendwie so sein Fett weg, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ist so das Zentrum der Folge. Und da ist Kylie natürlich nicht die Ausnahme. Im Gegenteil, Sie kriegt meiner Meinung nach sogar noch fast die besten Plots und hat auch so eine sehr interessante Hintergrundgeschichte, eben weil sie sich deswegen so für das Okkulte, für die Geisterwelt interessiert, weil ihre Großmutter gestorben ist und sie die Großmutter eben sehr doll vermisst und irgendwie dafür sorgen möchte, dass sie wieder zurückkommt. Also dass man gibt Kylie tatsächlich auch eine nachvollziehbare Hintergrundgeschichte, und das ist bei den anderen dreien gar nicht so sehr der Fall. Also Garrett kriegt irgendwann mal so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte, die ist aber sehr dubios, und bei den anderen beiden kann ich mich jetzt nicht so sehr daran erinnern, also wenn überhaupt in der späteren Staffel, da komme ich aber gleich nochmal zu. Die Serie ist in einem ähnlichen Look gehalten wie Men in Black und auch in einem ähnlichen Look gehalten wie Big Guy and Rusty, weil das eben dieses Dreiergespann an Serien war, die Sony damals auf den Markt gebracht hat. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass im Zuge von den neuen Ghostbusters-Filmen entweder eine neue Trickserie kommt oder zumindest die alten Trickserien nochmal ordentlich veröffentlicht werden, weil es gibt derzeit von den Extreme Ghostbusters und von den Real Ghostbusters jeweils nur die erste Staffel. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo in Amerika oder in Großbritannien irgendwas gibt, also Amazon hat die Tage nichts ausgespuckt dergleichen, und das finde ich echt einen großen Verlust, weil Extreme Ghostbusters ist mit 40 Folgen, wäre das also auch in der DVD-Box noch oder Blu-ray-Box, je nachdem, auch in jedem Fall noch zu bezahlen. Also da müsste man eigentlich nochmal nachlegen und irgendwie, ja, zumindest irgendwie einen Großteil der Real Ghostbusters und auf jeden Fall die Extreme Ghostbusters nochmal auf komplett, nochmal komplett auf DVD, Blu-ray veröffentlichen. Da hat man also bei Sony nochmal Nachholbedarf. Ich hoffe, dass das passiert, während oder wenn die neuen Filme ins Kino, in die Kinos kommen. Da würde mich also, das würde mich also wahnsinnig freuen. Ich hatte ja schon mal eben angedeutet, dass Kylie wahrscheinlich die Figur ist, die momentan noch am bekanntesten ist. Kylie ist tatsächlich ein wiederkehrender Charakter in den aktuellen Ghostbusters-Comics. Sie ist da allerdings ein bisschen, ja, verwurschtelt. Also die Ghostbusters-Comics machen das ja sehr ähnlich, wie es auch die Turtles machen. Und da ist es nämlich so, dass man sich so aus allen Universen, die es bisher gegeben hat, so ein bisschen so die Rosinen rauspickt und das zu diesem neuen Universum zusammenstrickt. Ich hatte da schon vor Jahren mal einen Kommentar auf dem Blog, also als Nerd noch ein Blog war vor ewigen Zeiten, dass das bei den Ghostbusters ja viel besser gelöst wäre als bei den Turtles, und ich finde das eigentlich nicht, weil bei den Turtles hat man viel mehr Auswahlmöglichkeiten, ein konsistentes Universum zu erschaffen. Bei den Ghostbusters hat man dabei versagt, weil man im Grunde genommen so die Fan-Favorites genommen hat und die aber so komplett umgedreht hat. Und Kylie ist da tatsächlich dieses, ja, Klischee-Mädchen, so dieser Bücherwurm, sehr zurückgezogen, fast schon so ein bisschen, also sie wirkt in den Comics auf mich immer wie so ein Fremdkörper, und ich habe unter anderem genau wegen ihr dieses Volume The New Ghostbusters angefangen zu lesen, wo die Mädels dann tatsächlich die Ghostbusters ersetzt haben für eine kurze Zeit. Und ich habe dann tatsächlich auch wegen ihr wieder aufgehört, weil ich fand sie einfach nicht gut getroffen. Und wenn man, so wie ich eben, mit einer Figur in der Kindheit schon konfrontiert war und dann einen direkten Vergleich auch tatsächlich hat, weil ich besitze die beiden Staffeln auf DVD tatsächlich, also eben Real Ghostbusters und Extreme Ghostbusters, wenn man beide Figuren eben vergleichen kann, dann merkt man, dass also Kylie nicht besonders gut getroffen ist, und das finde ich wahnsinnig schade. Genau, aber das sehen wahrscheinlich die Hardcore-Ghostbusters-Fans da vielleicht nochmal anders, aber wie gesagt, das war so mein Eindruck. Kylie Griffin aus den Extreme-Ghostbusters kam aber tatsächlich auch in diesem Multiverse-Crossover-Event Ghostbusters Get Real vor. Da gab es so anderthalb, zwei Seiten mit den Extreme-Ghostbusters, und dann wurde tatsächlich auch von der Extreme-Kylie auf die Comics-Kylie übergeblendet, und die machte sich dann Gedanken, oh ja, ob es vielleicht auch noch eine andere Version von mir im Multiverse gibt. Oh, das war natürlich ein schöner, netter Moment. Aber ich habe dann auch so, als ich dann die Comic-Kylie gesehen habe, dachte ich so, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich finde sie wirklich blöd. Wie gesagt, also ich empfehle euch, dass ihr euch mal die Extreme Ghostbusters und die Real Ghostbusters holt auf DVD. Wahrscheinlich kann man die Serie auch irgendwo im Internet gucken, wenn man so, vielleicht gibt es das auf Netflix, vielleicht ganz offiziell. Guckt mal nach. Auf DVD gibt es eben tatsächlich nur jeweils die erste Staffel. Gut, das war mein Serientipp für heute. I'm no scaredy cat. I may be lazy, I may be fat. I don't do laps and I do not chat. I may be selfish, yeah, and all of that. But the one thing I'm not is a scaredy cat. I may be bossy, I may lack grace. I don't do sit-ups to trim my waist. I may be thoughtless, yeah, and all of that. But the one thing I'm not is a scaredy cat. I don't have charm or much pizzazz. I don't chase mice and all that jazz. I may be sassy, yes, and all of that. But the one thing I'm not, yeah, the one thing I'm not, I say the one thing I'm not is a scaredy. Ich gehe jetzt nochmal ein paar Comics durch, teilweise relativ aktuell, ich glaube sogar ziemlich aktuell. Los geht's mit dem diesjährigen los geht's mit dem diesjährigen Simpsons Comics präsentiert. Was war das denn? Auf dem Cover ist das Horror durch Zombie ersetzt worden und das ist es im Prinzip auch. Jede Geschichte hat grob eben mit Zombies zu tun. Einmal Zombinado, da wird im Prinzip Sharknado mit Zombies neu erzählt. Ich habe Sharknado bis heute nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Dann The Walking Dead, also im Prinzip The Walking Dead mit allen Elementen eben in Springfield. Und da ist auch wieder der übliche, ich kann diesen Gag tatsächlich nicht mehr sehen, dass sie irgendwann über das Grab von Frank Grimes laufen und dann kommt Frank Grimes Leiche raus und attackiert Homer. Das machen die seit 15 Jahren bei den Simpsons. Aktuell gibt es den Couch-Gag übrigens vom Erfinder und Animator von Ren and Stimpy, diesen Chris Fatschulrech, dem Typen auf jeden Fall. Und der macht den gleichen Gag, also wieder Frank Grimes und bla. Also das ist wirklich nicht zu fassen. Dann gibt es wieder mal ein Poster, wo ich immer denke, hey, ich bin keine 12 mehr. Ist aber, glaube ich, dass das Cover vom aktuellen amerikanischen Heft, wenn ich mich nicht komplett getäuscht habe, es kam mir sehr bekannt vor. Was haben wir hier noch als nächste Geschichte? Das ist jetzt auch schon wieder so eine Zwischengeschichte, also dieses Poster nervt. Also ich frage mich immer, klar, man möchte mit diesen Postern schon auch Comics verkaufen. Genau, Dämmerung der Hirnlosen, also Dawn of the Brain Dead. Ja, lustig, ne, irgendwie nicht. Ist ganz nett gezeichnet, gibt nette Anspielungen auf andere Comic-Helden. Ich glaube, hier sind irgendwie die Turtles grob angesprochen. Es ist wirklich ein sehr typisches Simpsons-Heft, auch tatsächlich besser als das Heft im letzten und vorletzten Jahr. Also ich habe so ein bisschen so eine sinkende Qualität feststellen können und abgesehen davon, dass man sich hier so ein bisschen diesem Zombie-Thema widmet und also ausschließlich dem Zombie-Thema widmet und nichts anderes macht, abgesehen von diesem ständigen Zombie-Thema ist das hier auf jeden Fall eine sehr gelungene Ausgabe. Wir bleiben im Verlag Bongo, zumindest was den Vertrieb angeht, nämlich habe ich hier SpongeBob Comics Nummer 49. Wenn man sich das... Jetzt ist es runtergefallen. Moment. Immer die scheiß Schwerkraft, immer die Comics runtergefallen. Oh mein Gott, das war der Comic-Runterfallgeist. Wenn man sich das Cover anguckt, weiß man schon ungefähr, wo es hingeht. Da sind tatsächlich ein paar Gruselgeschichten drin. Die SpongeBob-Comics sind ja sowieso schon immer so auf der Schneide. Ist das jetzt ein Kindercomic? Ist das jetzt ein Comic für Erwachsene? Ist die Serie für Kinder? Ist die Serie für Erwachsene? Man weiß es nicht so wirklich. Und der Comic ist wieder mal so ein Beweis dafür. Nämlich in dieser Ausgabe bekommt SpongeBob und seine Leute bekommen es da tatsächlich eben mit so ein paar Monstern und gruseligen Mutanten zu tun. Und SpongeBob und seine Freunde mutieren tatsächlich an einigen Seiten auch ganz schön furchtbar. Und es ist wieder so ein typisches kleinteiliges SpongeBob-Heft mit vielen, vielen kleinen Geschichten, die alle so für sich stehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Wie gesagt, man muss es einfach mal erleben. Ich könnte jetzt jede Geschichte einzeln durchsprechen und gucken, den Zeichenstil jedes Zeichners irgendwie beurteilen. Aber das mache ich nicht, weil so ein SpongeBob-Heft ist einfach so, ja, im Stil einfach so schön abwechslungsreich, dass sich da jeder so ein bisschen seine Lieblingsgeschichte so rauspicken muss. Sind diesmal gar nicht so viele bekannte Comic-Autoren und Zeichner dabei. Ich glaube, einer heißt Tony Millionaire. Habe ich noch nie gehört, den Namen, hat aber auch einen sehr, sehr, sehr abgefahrenen Stil. Das ist ja auch eine der Sachen, die bei SpongeBob ganz besonders sind, nämlich, dass die Zeichnungen alle von sehr verschiedenen Künstlern gemacht werden. James Kochalka ist da so ein Beispiel, der immer so eine Seite macht und also kurze, kleine Geschichtchen da reinbringt und natürlich einen ganz anderen Stil hat, wie jetzt beispielsweise Tony Millionär, wer auch immer das sein soll, keine Ahnung. Ich habe den Namen Tony Millionär mal in die Wikipedia eingegeben an dieser Stelle und ja, das ist wahrscheinlich wirklich der bekannteste Zeichner in diesem Heft. Ich kann ja mal eben so ein bisschen aus der Wikipedia referieren, weil wie gesagt, mir selber war er nicht bekannt. Hat wohl in der Vergangenheit mit Frank Miller an Sin City zusammengearbeitet, hat die Reihe Sock Monkeys entwickelt und erfunden für Kinder. Daher kenne ich den, die Sock Monkeys kennt man eigentlich so ein bisschen. A Children's Book, Dark Horse auch, also im Grunde genommen alles, was irgendwie von Bedeutung ist von Tony Millionär, erschien auch bei Dark Horse und Fantagraphics Books ist hier noch irgendwie mitzusehen. Dann, was haben wir hier noch? Dark Horse Book of Witchcraft mit Jill Thompson und Scott Morris und Mike Mignola, also alles bekannte Namen und also mir war der Name Tony Millionär jetzt nicht so ein Begriff, witzigerweise. Weil der tatsächlich Sachen gemacht hat, um die ich sonst immer einen ziemlichen Bogen mache. Aber eben hier Dark Horse und Fantagraphic Books sind so die beiden Verlage, die man hier immer mal wieder sieht. Der hat viermal einen Eisner Award bekommen. Einmal 2000 für Sock Monkey, dann nochmal 2001 für Markies oder Makies und Sock Monkey, dann nochmal 2001 für Sock Monkeys. Und dann nochmal Makies irgendwie 2003, also der ist definitiv auch ein bekannter und Eisner nominierter Zeichner, den darf man hier also dann doch nicht unterschätzen, wie ich es gemacht habe. Das war meine Anmerkung. Große Empfehlung für Leute, die Serie gerne haben, die nächste Ausgabe ist die 50. Da kann man sich auch drauf freuen, weil da wird also richtig einer vom Stapel gelassen. Da ist dann auch jemand dabei, der so jemand ganz Unbedeutendes, nämlich, ja, Jim Woodring, aber den muss man nicht kennen, ne? Also David Peterson, ach Gott, nö, kennt kein Mensch, ne? Also, pff, ne? Das Cover ist auch schon total abgefahren, eben Charaktere so ein bisschen durcheinander gemischt, so ein Mix aus Patrick und Sandy, Mix aus Thaddeus und SpongeBob, Plankton und Gary und der Computer von Plankton. Gott, der hat noch einen Frauennamen, ne? Keine Ahnung. Und Mr. Krabs. Ich glaube, der Computer von Plankton hat einen Frauennamen. Keine Ahnung. Große Empfehlung meinerseits. Ich wollte noch ein bisschen aufs amerikanische Halloween Comic Fest eingehen. Da sind mir drei Heftchen ganz besonders aufgefallen. Ich habe die jetzt schon in der letzten Woche abgreifen dürfen. Die lagen bei uns im Comicshop aus. Eigentlich sollten die ja erst heute an Halloween ausgegeben werden. Ich habe die aber letzte Woche schon abgreifen können und lesen können. Ich habe die Ausgaben von Boom. Das sind so drei kleine Geschichten von Steven Universe, Lumberjanes und Adventure Time drin. Die sind ganz nett. Davon die Lumberjanes-Geschichte ist sogar ein bisschen gruselig. Die habe ich einmal, dann Skylanders, das Mini-Comic, fand ich also relativ unspektakulär. Irgendwie vermisse ich da auch Spyro. Spyro ist die einzige Figur, zu der ich irgendwie überhaupt einen Bezug habe in diesem Universum. Dann das Archie-Heft, das ist ziemlich cool, also wenn man Archie-Fan ist, das ist so eine typische Halloween-Geschichte eben, ist noch in dem alten Archie-Stil gehalten, also in dieses Comic hat noch nicht der Reboot Einzug gehalten. Und danach habe ich jetzt hier noch die anderen drei Hefte, die ich mir angucken möchte. Nämlich einerseits von, was ist das hier, Action Lab Comics, nämlich einmal The Garlicks. Das ist eine Geschichte, also da konnte ich wirklich überhaupt nichts mit anfangen. Ist wahrscheinlich eher so für Mädels, auch tatsächlich eher an Mädels gerichtet. Da hast du einmal das Mädchen oder die junge Blanchett, die in einem Fleischerladen arbeitet, in einer Metzgerei, sagt man ja auch. Sie möchte aber lieber Bäckerin sein, trifft dann irgendwie auf einen Puck. Ich glaube tatsächlich, man nennt die Puck. Und das sind halt diese Tricks da und auch das habe ich gerade nochmal eben schnell nachrecherchiert, weil ich mit diesem Puka nichts anfangen konnte. Es gibt tatsächlich den europäischen Begriff des Pucks. Der Puck kommt ja wahrscheinlich am prominentesten noch in Shakespeare vor, ist aber eigentlich eher so, ja, Peter Pan, Satyrer oder sowas, also eben dieser Ziegenmensch mit der Panflöte. Die, glaube ich, auch dadurch ihren Namen erst bekommen hat, durch diesen Pan. Und der Puka ist aber eigentlich, oder der Puck ist eigentlich eher vergleichbar mit den Nissen, also Hausgeistern. Wir haben hier noch in Schleswig-Holstein den Nornis-Puck oder Niespuck. Jetzt muss ich mal eben warten, bis die Wikipedia was ausspuckt. Na, das tut sich in dem Fall nicht, aber gucken wir mal, Niespuck ist eine Figur aus dem Bereich der Volksmärchen, ist eine Verbindung aus Nisse und Puck. Und das ist aber auch eben eher der Wichtelpuck, die Nisse oder der Kabauter ist dem ganz ähnlich. Ich habe das übrigens nachgeguckt in einem Buch namens Die große Enzyklopädie der kleinen Leute. Ich kann dieses Buch also wirklich nur empfehlen, wenn man das nochmal irgendwo bekommt. Für mich immer so das Nachschlagewerk, wenn es um Fabelwesen und Hausgeister geht. Ist sehr toll bebildert, sehr reich mit Texten. Wir haben da damals in der 5. Nerd-Nerd-Sendung schon mal draus zitiert, als es um den Gremlin ging. Und da geht es in diesem Buch eben um internationale Hausgeister, Kobolde, Kabauter. Ich bin jetzt hier nochmal auf der Seite der Nisse. Das ist eben auch so dieser typische Hausgeist. Und ich glaube, in dieser Geschichte in Garlicks wird wahrscheinlich eher der Nisse gemeint sein als anderes. Also, wie gesagt, innerhalb von wenigen 100 Kilometern eine Legende um so ein Fabelwesen auch schon wieder komplett ändern kann. Und ich habe dann tatsächlich dieses Buch dann in der Makulatur praktisch dann erhalten. Und es ist also wirklich eines meiner größten Schätze, weil ich mochte damals auch die TV-Serie David der Kabauter total gerne. Zurück zur Sendung. Sie gibt Blanchett die Möglichkeit, sich in einen Alpaka zu verwandeln und in das zauberhafte Land von Leck mich am Arsch zu gehen. Das ist also so dünn und so ein bisschen so auf diese My Little Pony-Schiene, aber dann irgendwie auch nicht wirklich gut erzählt. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Also das ist irgendwie, ich glaube tatsächlich auch für dieses Heft extra erfunden von Lear Hernandez, geschrieben und gezeichnet. Die Zeichnungen sind ganz witzig, also das ist so sehr, sehr zuckersüß, so ein bisschen auf Buntstiftoptik koloriert und gar nicht so aufdringlich, aber warum man die Heldin der Geschichte erstmal in einen Alpaka verwandeln muss, begreife ich halt auch nicht. Alpaka kommt bei Mädels momentan extrem gut an. Also wer Bock auf Alpakas hat, das ist natürlich ein Kindercomic, ne? Also dieses Halloween Comic Fest ist für Kinder. Da muss man sich gar keine Illusion machen. Dann habe ich von, muss ich mal eben schauen, ich glaube, ich hatte so einen ganz abgefahrenen Namen, American Gothic Press, Spookorama, ist auch eine Kurzgeschichte drin. Von der Optik her ganz anders, also tatsächlich eher aufgebaut wie so ein altes, also optisch auch wie so ein altes EC-Comic. Bezieht sich auch von der Geschichte eher so ein bisschen darauf und da geht es eben um einen Jungen, der im amerikanischen Hollywood-Bereich irgendwie gerne Fuß fassen möchte und reist dann eben nach Burbank und will dann eben da Monsterfilme drehen und bla bla bla und gerät dann aber selber in Fänge von Monstern. Wow. Hat ein relativ antiklimatisches Ende, weil das Ende ist im Prinzip das Bild vom Cover. Da hätte man sich vielleicht ein besseres Cover ausdenken müssen oder vielleicht was Eigenes zeichnen müssen, weil im Grunde genommen ist das Ende genau das Bild auf dem Cover. Ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Mein Highlight, möchte ich fast schon sagen, oder zumindest so ein Überraschungsding, ist von Magnetic Press. Das ist Bitten, basiert auf der Story Young Werewolf oder Little Werewolf. Die Quellen widersprechen sich da zum Teil. Das ist eine Geschichte von Cornelia Funke. Und Cornelia Funke kennt man vielleicht von so Sachen wie Tintenherz oder so anderen. Ich glaube, der König der Diebe oder irgendwie sowas. Und die hat eben mit diesen Young Adult Geschichten relativ zügig eben auch international dann Erfolg gehabt. Dieser Comic basiert eben darauf. Das Besondere ist eben, dass Zeichner und alle Leute, die eben so in dem ganzen Bereich hier tätig sind, teilweise aus dem Animationsbereich kommen oder auch langjährige Comiczeichner schon sind. Man möchte mit diesem Comic tatsächlich auch so in diesen Young Adult Bereich vorstechen und gucken, ob man da vielleicht ein bisschen ja Geld abgraben möchte. Also ich habe das, wenn ich ein bisschen gemein sein soll, ich habe auf die Seite geguckt von dem Comic. Der Comic ist schon erhältlich, ist in einem schönen Hardcover. Kostet, glaube ich, $25, was ich ein bisschen heftig finde für so eine Geschichte. Da wird natürlich so ein bisschen mit der Bekanntheit von Cornelia Funke gespielt, wie ich finde, weil ich glaube, Cornelia Funke selber ist an dem Comic gar nicht großartig beteiligt. Ist also im Grunde genommen eine Adaption ihrer Geschichte. Ich fand es optisch sehr interessant. Es ist von der Story her relativ standardmäßig. Also sowas habe ich, sowas oder sowas in der Art schon 1000 Mal gesehen und auch 1000 Mal gelesen. Es ist nicht wirklich was Neues. Junge wird von einem Werwolf gebissen, verwandelt sich selber in einen, wo ich so dachte, hey, komm, da könnte auch Michael J. Fox irgendwie jetzt in diesem Heft rumlaufen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der Junge Basketball spielt. am Ende noch so irgendwie zwei Seiten Activity Pages, wo ich auch gedacht hätte, hätte da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Story gemacht oder so ein paar Charakterentwürfe gezeigt. Also das wäre vielleicht nochmal interessanter gewesen, weil auf der Seite des Projekts gibt es die, glaube ich, tatsächlich. Hier fehlen die so ein bisschen. Ich finde es aber ganz interessant. Also eben hier tatsächlich written by Raul Garcia, dann Francisco Herrera, der ist nämlich, glaube ich, tatsächlich aus dem Animationsbereich, der hat, glaube ich, an so Sachen mitgearbeitet wie Who Framed Roger Rabbit. Also ganz, ganz lange her, oder eben auch Comic-Animateur. Ist zumindest eine nette Idee, diese Young-Adult-Geschichten in Comic zu verwandeln. Das ist wirklich, also optisch ist das wirklich gut. Das ist, also das darf man bitte nicht falsch verstehen, das ist optisch also sehr, sehr dynamisch. Sieht also wirklich aus wie ein Trickfilm. Auch von den Perspektiven hat mich ein bisschen an die, oder da schließt sich so ein bisschen der Kreis, hat mich optisch also ein bisschen an die Ghostbusters-Comics erinnert, die einen ganz ähnlichen Stil haben, was ich ganz witzig finde. Eben auch mit sehr irrsinnigen Kameraperspektiven. Ja, das war es auch schon wieder. Heute ging das mal ein bisschen schneller. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein gruseliges. Aua, jetzt habe ich mir das Mikrofon gegen die Zähne gehauen. Aua. Ich brauche eine Podcast-Versicherung. What should I be? There's so many sides to me. I could be handsome or brave, a king or a slave, it's all up to me. So what should I be? What could I be? What should I be? I could be a scary vampire and turn myself into a bat, flap, flap. Or I could put on some black pajamas and go as a big fat Halloween cap. What should I be? There's so many sides to me. I could be an astronaut, a robot, a hobo, a clown, or an alien creature going out on the town. What should I be? It's all up to me. What should I be? Let's go.